Benzema, rolim benza brava. Stavim benza balon do zeki pa. Bici sad su moja kamera. Kad bi da daš u Ukrajine, uzit ću jednog sana. Tu što ću da vidim Benzema, Benzema brate. Ja i stavim benza balon. Das Leben ist eine Bitch, ich weiß schon was ich rede. Ich weiß, dass sie mich hassen und ich weiß, dass ich vergebe. Brüder werden komisch, doch ich hasse nicht, ich bete. Bitte Gott verzeih ihnen alles, sie haben Ego-Probleme. Ich schauspiele wie Benzema, roll in Benza Brava. Sag in Benza Bar und das ist ich wahr. Bitte fassen vor der Kamera. Kapital aus Ukraine und die Dragon Sana. Ich schauspiele wie Benzema, Benzema Brate. Ja, ich sag in Benza Bar. Bitte fassen vor der Kamera. Kapital aus Ukraine und die Dragon Sana. Es fliegen Kugeln für Parat. Satan hat einen Kugeln im Kaffa. Gott hat mich geschlagen von Mama. Ich glaub an Gott, nicht an Karma. Da. Jeder wie Blut und Blut, wir bluten alle gleich. Was denn wette, Bruder, sag mir, was in meiner Tasche bleibt. Sie haben gesagt, ich werde fallen, ich komm nicht weit. Sie haben gesagt, mein Hype hält nur für eine kurze Zeit. Ach was für Hype, kein Problem, ihr könnt ihn haben. Nimm, denn ich der Hype, nein, mein Wille füllt mein Magen. Nimm die Awards, die Preise und die Platten. Denn am Ende zählen nur noch deine Taten. Bra. Ja, bra. Ich schauspiele wie Benzema, roll in Benza Brava. Sag in Benza Bar und das ist ich wahr. Bitte satsen vor der Kamera. Kapital aus Ukraine und die Dragon Sana. Ich bin Stammspieler wie Benzema, Benzema Brate. Ja, ich sag in Benza Bar. Bitte satsen vor der Kamera. Kapital aus Ukraine und die Dragon Sana.